Erster an diesem Tag wird man in Juda ein Lied singen. Wir haben eine feste Burg. Gott ist unser Schutz wie Mauern. Zweiter öffnet die Tore. Ein Volk, das Gott treu ist, soll hineingehen. Dritter, wir sind standhaft. Du wirst uns immer retten. Wir vertrauen dir. Vierter, vertraut immer auf Jahwe. Jahwe ist ein Fels für immer. Fünfter, Gott hat die Stolzen gestürzt. Er warf die hohe Stadt zu Boden und in den Staub. Sechste, Füße treten sie nieder. Es sind die Füße der armen und einfachen Menschen. Siebter, der Weg der guten Menschen ist eben. Du machst den Weg für sie gerade. Achter, Jahwe, wir haben auf deinen Weg gewartet. Wir wollten deinen Namen loben und dich ehren. Neunter, in der Nacht habe ich dich sehr gesucht. Ich wollte dich von Herzen. Wenn deine Urteile auf die Erde kommen, lernen die Menschen richtiges Verhalten. Zehnter, wenn man den schlechten Menschen verzeiht, lernen sie nicht richtiges Verhalten. Sie tun Böses im Land. Sie sehen nicht Jahwes Größe. Elfter, Jahwe, deine Hand war stark. Sie sahen es nicht. Sie sollen es sehen und sich schämen. Dein starker Wille für dein Volk wird deine Feinde vernichten. Zwölfter, Jahwe, du wirst uns retten. Du hast alles andere für uns getan. 13. Jahwe, unser Gott, andere Herrscher haben uns regiert. Nur dich erkennen wir als Gott an. Wir loben deinen Namen. 14. Die Toten werden nicht lebendig. Die Schatten stehen nicht auf. Darum hast du sie bestraft und vernichtet. Man erinnert sich nicht mehr an sie. 15. Jahwe, du hast dein Volk größer gemacht. Du hast deine Größe gezeigt. Du hast die Grenzen des Landes erweitert. 16. Jahwe, in der Not suchten sie dich. Sie beteten leise, wenn du sie bestraft hast. 17. Wie eine schwangere Frau, die bald ein Kind bekommt, sich krümmt und schreit, so litten wir, Jahwe. 18. Wir waren wie schwanger und litten. Aber wir haben nichts erreicht. Wir konnten dem Land nicht wirklich helfen. Es kamen keine neuen Menschen auf die Welt. 19. Deine Toten sollen wieder leben. Meine Leichen sollen aufstehen. Wacht auf und freut euch, die ihr im Staub liegt. Dein Tau bringt Licht. Die Erde wird die Toten wieder herausgeben. 20. Nun, mein Volk, geh in deine Zimmer. Schließe deine Tür hinter dir. Versteck dich kurz, bis der Zorn vorbei ist. 21. Jahwe kommt von seinem Ort. Er wird die schlechten Taten der Menschen bestrafen. Die Erde wird das Blut zeigen, das sie aufgenommen hat. Sie wird die Ermordeten nicht mehr verstecken.